harzest es selber end. Wo Kriegsmarinen Fahnen wehen, dort wollt ich hin zu dieser Zeit. Ich war erst Junge, 16 Jahre, blau die Augen, schwarz das Haar. Als Freiwilliger zog ich los und fühlte mich 2 Meter groß. Nun lieg ich in dem Lazarett. Sie nennen mich hier kriegsversehrt. Dann hinaus auf hohe See. Wir gehorchten stets aufs Bord und blickten keck in Richtung Lee. Dann kam der Feind aus Engeland, die Salve traf, es kam der Brand. So schnell versank dann unser Boot und riss die meisten. Geht's Stück für Stück nun über meines Schicksals Weg. Was bringt er uns nach dieser Krise?